einziges Wesen, das kam aus einem Gefühl zu seinen Widersprüchen. Ein Abstieg und Aufstieg, der vereinte die Komödien, die Lieben und die Misserfolge. Ein Wesen, das all seine Erinnerung verließ, Hauptfigur des Möglichen entthront, zufrieden in seinem Fall oder Ruhm, Satan erlöst und Gott. Ich fühlte es, den qualvollsten und einsamsten Schmerz und die erhabenste liebende Freude. So erkannte ich, warum erkannt, dass aus allem Leiden das Seelen. Erzählungen meiner Demütigungen und Triumphe und die Stimme Gottes halte in meinem Geist beim Richten der Menschen und ihres Glaubens. Nimm die Asche des Errichteten und schmelze sie in den Schmieden von Toledo, damit sie wissen, dass wir existieren. Ich hieß Tamil und nahm mein Kastilisch zurück, dass in Toledo mein Ahnenwort war. Schreibe seither dort vom bitteren Himmel her durch die Kathedrale, die meine Pflasterstraßen zeichnet. Die Kathedrale, die meine Pflaster streicht.